Hello, hello, hello, hello, people! Hallo, hallo, hallo, hallo, Leute. So he's telling us that in tongues we speak to God. Er sagt uns also, dass wir in Sprachen zu Gott reden. But here's another but. Doch hier kommt ein weiteres Aber. But when someone prophesies, he speaks to encourage people, to build them up and to bring to them comfort. Aber wenn jemand prophetisch redet, spricht er, um die Menschen zu ermutigen, aufzubauen und ihnen Trost zu spenden. So I want to pick out a few things here, a couple of things basically. Ich möchte hier ein paar Dinge herausnehmen. The first thing he says is but. That means he compares the previous statement with the statement coming now. Das erste, was er sagt, ist aber, was bedeutet, dass er die vorhergehende Aussage mit der jetzt folgenden vergleicht. He's basically saying, it's very nice that you speak this mystery to God, but in the church, guys, what does it help anybody? Im Grunde genommen sagt er, es ist nett, dass ihr diese Geheimnisse zu Gott redet, aber in der Gemeinde hilft das keinem. You have to speak to the people. Ihr müsst zu den Leuten sprechen. That's the first thing you need to remember, that prophecy is speaking to people. Das ist das Erste, woran du denken musst, dass prophetische Rede an Menschen gerichtet ist. But look at this simple truth here. Doch schau dir diese simple Wahrheit hier an. When someone prophesies, he speaks to encourage people, to build them up and to bring them comfort. Wenn aber jemand prophetisch redet, spricht er, um die Menschen zu ermutigen, aufzubauen und ihnen Trost zu spenden. That's exactly the three expressions that are used in the original Greek. Das sind genau die drei Ausdrucksweisen, die im Originalgriechischen verwendet werden. So, whoever I've trained in the prophetic, I always made it very clear. Wann immer ich über das Prophetische lehrte, machte ich es sehr deutlich. That unless the prophecy contains one of those three things, all of those three things, I don't consider it a legitimate prophecy. Sofern die Prophetie nicht mindestens eines dieser drei Dinge enthält, halte ich es für keine rechtmäßige Prophetie. You see, the word prophesy, it simply means to speak forth. Das Wort prophezeien, weissagen, bedeutet einfach etwas weitersagen. So, you are speaking forth what Jesus is speaking. Du gibst also einfach das weiter, was Jesus sagt. Or better to say, what the Holy Spirit is speaking. Oder besser gesagt, was der Heilige Geist sagt. You know, some people have the weird idea that prophecy is always about prophesying something for the future. Manche Leute haben die komische Vorstellung, dass Prophetie immer bedeutet, etwas für die Zukunft zu weissagen. That's actually not true. Das ist allerdings nicht wahr. Can it be regarding the future? Yes. Kann es die Zukunft betreffen? Ja. Does it have to be? No. Muss es das? Nein. Simply whatever God says, you say. Du sagst einfach das, was Gott sagt. But the important thing is that it must fall into this category of 1 Corinthians 14, verse 3. Doch das Wichtige ist, dass es in die Kategorie von 1. Korinther 14, Vers 3 fällt. Because Paul clearly says you have to encourage people, you have to build them up, or you have to comfort them. Denn Paulus sagt eindeutig, dass du Menschen ermutigen, sie aufbauen oder sie trösten musst. Look, there's always one question that I get asked over and over again when I train people in the prophetic. Es gibt eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, wenn ich Menschen im Prophetischen trainiere. And it's this question. Es ist diese Frage. What if it's just from my flesh? Was, wenn es nur aus meinem Fleisch heraus ist? Or other people say, what is if the devil is giving me these words? Oder andere Leute sagen, was, wenn der Teufel mir diese Worte gibt? Well, let me ask a simple question. Lass mich dir eine einfache Frage stellen. Will the devil edify people? Wird der Teufel Menschen erbauen? That means build them up. Das bedeutet, sie aufzubauen. Will he encourage them or will he comfort them? Wird er sie ermutigen oder trösten? Never. Niemals. So a true prophetic word can never be from the devil. Ein echtes prophetisches Wort kann also niemals vom Teufel sein. That's an impossibility. Das ist unmöglich. You see, if we would always remember that prophecy is these three things, wenn wir immer daran denken würden, dass Prophetie diese drei Dinge bedeutet, then we would automatically reject a lot of the prophetic words that are floating around the evangelical world. Dann würden wir automatisch viele der prophetischen Worte zurückweisen, die in der evangelikalen Welt herumschwirren. I've heard so many people prophesy things in the evangelical world that made me sick to my stomach. Ich habe so viele evangelikale Christen Sachen prophezeien gehört, bei denen mir schlecht wurde. If we would simply have applied this one scripture, we would have not accepted it as prophecy. Wenn wir einfach diese Bibelstelle angewandt hätten, dann hätten wir diese Prophetien nicht angenommen. I remember I was in a meeting once. Ich erinnere mich, dass ich mal in einem Treffen war. And then this pastor's wife, she stood up to prophesy. Und die Frau des Pastors stand auf, um zu prophezeien. And the Lord is saying to you. Und der Herr sagt zu dir. He has seen your rebellion. Dass er deine Rebellion gesehen hat. And he's telling you, unless you repent right now, he will come with a rod of discipline to you. Und er sagt, wenn du nicht sofort Buße tust, wird er mit der Rute der Disziplin kommen. He knows exactly what you've been thinking. Er weiß genau, was du gedacht hast. I mean, how does it edify you? That scares people. Ich meine, wie erbaut dich das denn? Es macht den Menschen Angst. That does neither comfort you, nor encourage you, nor edify you. Das tröstet dich nicht, es erbaut dich nicht, es ermutigt dich nicht. So remember that. Also denk daran. If you are used in the gift of prophecy, ask yourself this question. Wenn du in der Gabe der Prophetie gebraucht wirst, stell dir diese Frage. What I'm about to speak, will it edify the people? Will it comfort them or will it encourage them? Wird das, was ich sagen will, die Menschen erbauen? Wird es sie trösten oder sie ermutigen? And if you cannot honestly say yes, keep the word to yourself. Und wenn du nicht ehrlich Ja sagen kannst, dann behalte das Wort für dich. You know, this has made things in such a wonderful way for so many churches. Das hat es für viele Gemeinden zu einer so wunderbaren Sache gemacht. Because suddenly the pastors weren't scared anymore to release the people to prophesy. Denn plötzlich hatten die Pastoren keine Angst mehr, die Leute prophetisch reden zu lassen. Suddenly pastors realized if they're given the simple instruction, the prophetic gift will always be good and never be bad. Pastoren haben plötzlich festgestellt, wenn sie diese einfache Anleitung geben, dann ist das Prophetische immer etwas Gutes und nichts Schlechtes. Do you know, when I've seen how many people got confused and hurt and wounded through the prophetic gift, I wanted to quit it a long time ago. Als ich sah, wie viele Menschen durch die prophetische Gabe verwirrt, verletzt und verwundet wurden, da wollte ich schon vor langer Zeit damit aufhören. But I remember when the Lord said to me, aber ich erinnere mich, als der Herr zu mir sagte, the prophetic word, the prophecy, gift of prophecy is like a knife. Dass die Gabe der Prophetie wie ein Messer ist. Is a knife good or is a knife bad? Ist ein Messer gut oder ist ein Messer schlecht? Well, it depends how you use it. Das hängt davon ab, wie du es gebrauchst. If you cut meat with it, it's a very good thing. Wenn du Fleisch damit schneidest, ist es etwas sehr Gutes. If you kill people with it, it's very bad. Wenn du Menschen damit tötest, ist es sehr schlecht. So if people try to use the gift of prophecy to hurt people, it's a bad thing and it needs to be rejected. Wenn die Gabe der Prophetie also genutzt wird, um Menschen zu verletzen, ist es etwas Schlechtes und muss zurückgewiesen werden. Because it's supposed to be used for good. Denn sie soll zum Guten verwendet werden. So can you imagine if every Christian truly desires to prophesy? Kannst du dir also vorstellen, wenn jeder Christ wirklich prophetisch reden möchte? Because his motive is he wants to actually edify. He wants to actually comfort and encourage the church. Weil sein Motiv ist, zu erbauen und die Gemeinde zu ermutigen und zu trösten. The church would be so much better off. Dann ginge es der Gemeinde so viel besser. So let's remember. Also denk daran. If it doesn't encourage, if it doesn't edify, if it doesn't comfort, don't say it. Wenn es nicht ermutigt, erbaut oder tröstet, dann sage es nicht. And say, Lord, somehow I think I'm prophesying, but I'm not. Und sage, Herr, irgendwie denke ich, dass ich prophetisch rede, aber das tue ich nicht. Help me to hear better. Hilf mir, besser zu hören. See you tomorrow. Bis morgen.